Kollegen reden und verblassen. Ich bin Hans Dampf in allen Gassen. Wie ein 100 Liter Fass schick ich Massen zum Wasser. Nachdem ich zurückkomm, warte ab, denn ich mag sehr gemütlich. Ihr könnt alle die Prinzessin vögeln, aber Kabi killt den König. Baggy XXL, schräge Mützen und Alarm. Meine Tochter hat gesagt, euer Scheiß ist Kinderkram. Spiel mir den Ball zu und ich spiel ihn garantiert nicht mehr zurück. Ich biss auf jeden vorne Schwucht, der sich wie fremden Federn schmückt. Digga, du stehst auf Kuschel und ich hab dich lieb. Aber Spanksen und Kabi machen Verbrechermusik. Hey Spanksen, warum rappst denn du sogar? Naja, mit 30 sind die Glocken halt schon länger als das Seil. Der Blick ist nicht mehr so scharf und das Haar ist nicht mehr so dicht. Ich weiß zwar nicht, was Teig bedeutet, aber dicke Beats sind Pflicht. Du hast keine Geduld, Kollege, hör auf zu sabbern. Alte Hasen gehen erst kacken, wenn die Spatzen dran knabbern. Und Double Rhymes, nix dein. 3, 2, 1, jetzt ist alles mein. Deine Freundin schaut uns an, ich glaub, sie sucht noch einen Begleiter. Hast du Zeit, sorry, nein. Du schnell blasen und dann weiter. Du Quatsch, was von Graffiti, hast du einen an der Pfanne? Ich setz mich nachts in euren Garten, mach dir Sprühwurst an die Tanne. Du Punk, hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ist mir egal, wie er rappt, denn für mich heißt ihr alle Frank. Hartz IV Rapper, glaubst du, dass mir das gefällt? Also bekommt schon seit einem Jahr von mir sein Taschengeld. Du willst den Opa werden? Homie, lass es sein. Wenn deine Mutter nicht so Brüder könnte ich dein Vater sein. Wenn man nie weiß, was passiert, hab ich den Sack frisch rasiert, wenn deine alte öde Krüppel fürs Spanksen in Rap krüppelt. Zweimal Bolognese, hey, lecker. Schade. Im Braunsalon gab's so viel Schokolade. Mit Rosettenmarmelade geht es nur zur Arschparade. Sag nochmal Cheese, please, und lies es von meinen Lippen. Wir lassen immer noch Köpfe nicken und Titten wippen. Schippen, schaufeln dein Grab. Ich spiel auf Zeit und bleib auf Trab. Verbissen wie ihr habt, denn Hip-Hop edelt dem Glücksrad. Glück gehabt, ich kaufe Konsonanten und möchte lösen. Echte MCs haben Schwänze und die anderen Apotheken. Nimm deine Mädels mit. Kaffee und ne Fluppe. Kaffee in der Wanne nennt man oft ne Schwanzsuppe. Du wolltest ein Feature, drauf geschissen, du Depp. Denn Gusto hat das Mikro schon wieder kaputt gerappt. Wie Spider-Man erklimmen wir nachts Wände und Dächer. Gusto, Spanksen, Kapi, die Nougat-Stecher. Jetzt hör mal auf. Ich